Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 26. Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde überall auf der Welt. Es ist wunderbar, dass wir Menschen auf 6 Kontinenten erreichen, viele Zehntausende von Menschen. Schau, wie Paulus fortfährt. Nachdem er ihnen also gesagt hat, ich habe mehr als genug und ich bin mehr als zufrieden, sollte er dann nicht sagen, Leute, schickt nichts mehr. Aber das tut er nicht. Schau dir den nächsten Satz an. Denn ich habe die Gabe empfangen, die ihr durch Epaphroditus geschickt habt. Was für ein Name! Und ich dachte immer, Brasilianer hätten seltsame Namen. Schau, was er über das Geldgeschenk sagt, welches sie ihm geschickt haben. Er sagt, und betrachtete es als ein süßes Opfer, parfümiert mit dem Duft eurer Treue, die Gott so wohlgefällig ist. Verstehst du, was Paulus hier sagt? Er sagt, wenn ich euch sagen würde, ihr sollt nichts mehr schicken, weil ich schon mehr als genug habe, würde ich euch davon abhalten, Gott zu gefallen. Das ist ein verrückter Gedanke. Paulus verstand, dass die finanziellen Gaben nicht für ihn gesammelt wurden. Er sah, dass sie für sie selbst gesammelt wurden. Er sagte, dass das Opfer, das sie brachten, vor Gott wirklich schön war. Als Gott diesen Duft roch, war er sehr glücklich. So legte Paulus die Betonung auf sie und auf Gott, nicht auf sich selbst. Was würde passieren, wenn die Gemeinde anfangen würde, so zu denken? Um dies aber zu glauben und zu lehren, müssen wir ein sehr reines Herz haben. So viele Leute haben mich wegen meiner Einstellung zum Thema Finanzen kritisiert. Manche haben sogar oft versucht, mich zu ändern. Ich sagte ihnen Folgendes: Die Dinge, die ich zu Füßen Jesu gelernt habe, kann ich nur sehr schwer ändern. Ich bin wirklich nicht bereit, sie zu ändern. Ich habe immer wieder gesehen, wenn Männer Gottes ihre Herzen für die Liebe zum Geld öffnen, verlieren sie das Wertvollste, nämlich ihre Intimität mit Jesus. Aus diesem Grund hüte ich mein Herz sehr sorgfältig. Deshalb habe ich mich viele Jahre lang davon ferngehalten, diese Wahrheit zu lehren, weil ich so viel Mitleid mit Christen hatte, die geistlich missbraucht worden sind. Lehrer und Leiter, die diese Wahrheit gelehrt haben, aber in Wirklichkeit war ihr Motiv nicht, dass Gott zufrieden ist und es ein süßes Opfer gibt. Das Motiv war, wir brauchen Geld, um die Rechnungen zu bezahlen. Sobald wir also verstehen, dass Gott derjenige ist, der sich um uns kümmert, was passiert dann? Wir können jede geistliche Wahrheit mit einem reinen Herzen lehren. Schau, ihre finanzielle Unterstützung für Paulus hatte also zwei Dinge, zwei Aspekte. Erstens, es war eine Saat. Das heißt, sie werden immer ernten, was sie gesät haben. Zweitens, sie war Gott wohlgefällig. Wie kann Gott an etwas Gefallen finden, das im Natürlichen keinen Sinn macht? Im Natürlichen machte es nämlich keinen Sinn, Paulus Geld zu schicken, der mehr hatte, als er brauchte. Paulus selbst sagte, ich bin mehr als zufrieden. Das macht nur dann einen Sinn, wenn wir verstehen, das Reich Gottes funktioniert anders als diese Welt. Gott war also zufrieden. Das Opfer war ein schöner Duft. Sie würden außerdem eine unglaubliche Ernte einfahren. Schau dir den Kontext von Vers 19 an. Wir haben Vers 19 schon so oft aus dem Zusammenhang gerissen und zitiert. Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass mein Gott jeden Mangel, den ihr habt, vollständig ausfüllen wird. Denkt daran, dass er von finanzieller Versorgung redet, von nichts anderem. Dann sagt er, denn ich habe den überschwänglichen Reichtum der Herrlichkeit gesehen, der mir durch Jesus Christus offenbart worden ist. Paulus redet also über nichts anderes als über Geld. Sehr interessant. Paulus sagte, ich bin überzeugt, dass euch alles, was ihr braucht, nach dem überschwänglichen Reichtum von Jesus Christus gegeben werden wird. Was haben die Menschen also getan? Sie haben Vers 19 aus dem Zusammenhang gerissen und gesagt, Gott wird mir alles geben, was ich brauche, nach seinem Reichtum der Herrlichkeit. Dabei wissen sie nicht einmal, dass es einen Zusammenhang gibt. Was ist der Kontext? Sie haben großzügig gesät, so dass Gott sie mit der Ernte versorgt hat. Was für ein schöner Zusammenhang. Morgen machen wir weiter.